Ich glaube, ich muss Erich Kubi nicht vorstellen. Wir haben uns zuletzt in Venedig zufällig getroffen. Und ich hatte versprochen, ihn nochmal anzurufen. Ich habe es nicht geschafft, weil ich dann weg musste. Und dann dachte ich, dann treffen wir uns in Berlin. Das war der wesentliche Grund, warum wir hier sitzen jetzt. Ich habe auf dem Plakat, das ich heute gesehen habe, entdeckt, dass da eine Lesung angekündigt ist. Dann habe ich in aller Eile und Verzweiflung irgendwas gesucht, was ich Ihnen vorlesen kann. Es wird nicht viel sein. Es ist rein aus Schamgefühl ein paar eigene Texte, aber ganz kurze. Dann ein Text von Erich Kubi und dann ein Text von Karl Marx, also genau in der chronologischen Reihenfolge. Lauter berühmte Leute, ne? Ja. Und es wirkt jetzt sehr ernst, aber wir werden sicher aus dem Ernst rauskommen. Der glücklose Engel. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf Flügel und Schultern. Mit Lärm wie von begrabenen Trommeln, während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn wirkt mit seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch sein Flügel schlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge vor, über, hinter ihm niedergehen. Lauter, je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick. Auf dem schnell verschütteten Stehplatz kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte, in der Versteinerung von Flug, Blick, Atem, bis das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug anzeigt. Der Text ist mindestens 40 Jahre alt, glaube ich. Und dann gibt es einen zweiten dazu, der ist aus dem vorigen Jahr. Glückloser Engel 2. Zwischen Stadt und Stadt, nach der Mauer der Abgrund, Wind an den Schultern, die fremde Hand am einsamen Fleisch. Der Engel, ich höre ihn noch, aber er hat kein Gesicht mehr als deines, das ich nicht kenne. Jetzt ein Text von Erich Kubi aus einem sehr empfehlenswerten Buch. Ich glaube, das darf man hier sagen. Ist kein Fernsehen, oder doch. Der Preis der Einheit. Ein Zitat aus dem Kapitel Deutsche Konstanten oder das Vierte Reich. Was sich mit der Pseudo-Legitimation der ersten freien Wahlen vollzog, ist nichts anderes als das, was sich nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat. Die Angst vor einer vom Volk ausgehenden revolutionären Entwicklung. 1918 waren die hinter ihr stehenden Kräfte noch so stark, dass man ihnen mit Mord und Totschlag begegnen musste. 1945 waren sie schon so schwach, dass selbst vor dem Hintergrund einer aufgelösten Staatsordnung es die mit Lizenzen der Militärregierungen zugelassenen Parteien schafften, basisdemokratische Bereitschaft der beiden linken Parteien, von denen die SPD noch nicht unter die Fuchtel des Nationalisten und Antikommunisten Schumacher geraten war, im Keim zu ersticken. 1989 ist, es sei wiederholt, von revolutionären Tendenzen ohnehin keine Rede mehr. Aber allein, dass eine von oben dazu nicht legitimierte Mehrheit mobil machte, genügte, um der Mehrheit zu drohen, sie werde nicht in den Genuss der Hilfe aus der BRD kommen, wenn sie sich etwa erfrechte, aus dem Niederbruch des SED-Regimes andere Konsequenzen zu ziehen als die, der Sozialismus sei tot. Dem runden Tisch wurden die Beine abgesägt. Einerseits wurde die SED als kriminelle Vereinigung hingestellt, was sie auch, aber nicht nur, war. Und die Gleichsetzung SED gleich Sozialismus mit einem beispiellosen propagandistischen Aufwand betrieben. andererseits verhindert, dass jene, die den Umsturz herbeigeführt hatten, sich dafür angemessen durch Beteiligung an der Konstruktion einer demokratischen DDR honoriert fanden. Es hat mir noch nie jemand was vorgelesen aus meinen Büchern. Ja, es wurde mal Zeit. Jetzt ein etwas längerer Text von Karl Marx aus der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Wollte man an den deutschen Status quo selbst anknüpfen, wenn auch in einzig angemessener Weise, das heißt negativ, immer bliebe das Resultat ein Anachronismus. Selbst die Verneinung unserer politischen Gegenwart findet sich schon als bestaubte Tatsache in der historischen Rumpelkammer der modernen Völker. Wenn ich die gepuderten Zöpfe verneine, habe ich immer noch die ungepuderten Zöpfe. Wenn ich die deutschen Zustände von 1843 verneine, stehe ich nach französischer Zeitrechnung kaum im Jahre 1789, noch weniger im Brennpunkt der Gegenwart. Ja, die deutsche Geschichte schmeichelt sich einer Bewegung, welche ihr kein Volk am historischen Himmel weder vorgemacht hat noch nachmachen wird. Wir haben nämlich die Restaurationen der modernen Völker geteilt, ohne ihre Revolutionen zu teilen. Wir wurden restauriert, erstens, weil andere Völker eine Revolution wagten und zweitens, weil andere Völker eine Konterrevolution litten. Das eine Mal, weil unsere Herren Furcht hatten und das andere Mal, weil unsere Herren keine Furcht hatten. Wir, unsere Hirten an der Spitze, befanden uns immer nur einmal in der Gesellschaft der Freiheit am Tag ihrer Beerdigung. Eine Schule, welche die Niederträchtigkeit von heute durch die Niederträchtigkeit von gestern legitimiert. Eine Schule, die jeden Schrei des Leibeigenen gegen die Knute für rebellisch erklärt, sobald die Knute eine bejahrte, eine angestammte, eine historische Knute ist. Eine Schule, der die Geschichte, wie der Gott Israels seinem Diener Moses nur ihr a posteriori zeigt, die historische Rechtsschule. Sie hätte daher die deutsche Geschichte erfunden, wäre sie nicht eine Erfindung der deutschen Geschichte. Aber Shylock, der Bediente, schwört sie für jedes Pfund Fleisch, welches aus dem Volksherzen geschnitten wird, auf ihren Schein, auf ihren historischen Schein, auf ihren christlich-germanischen Schein. Gutmütige Enthusiasten dagegen, Deutschtümler von Blut und Freisinnige von Reflexion, suchen unsere Geschichte der Freiheit jenseits unserer Geschichte in den teutonischen Urwäldern. Wodurch unterscheidet sich aber unsere Freiheitsgeschichte von der Freiheitsgeschichte des Ebers, wenn sie nur in den Wäldern zu finden ist? Zudem ist es bekannt, wie man hineinschreit in den Wald, schallt es heraus aus dem Wald. Also Friede den teutonischen Urwäldern. Krieg den deutschen Zuständen. Allerdings, sie stehen unter dem Niveau der Geschichte. Sie sind unter aller Kritik. Aber sie bleiben ein Gegenstand der Kritik, wie der Verbrecher, der unter dem Niveau der Humanität steht, ein Gegenstand des Scharfrichters bleibt. Mit ihnen im Kampf ist die Kritik keine Leidenschaft des Kopfs, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Sie ist kein anatomisches Messer, sie ist eine Waffe. Ihr Gegenstand ist ihr Feind, den sie nicht widerlegen, sondern vernichten will. Denn der Geist jener Zustände ist widerlegt. An und für sich sind sie keine denkwürdigen Objekte, sondern ebenso verächtliche als verachtete Existenzen. Die Kritik für sich bedarf nicht der Selbstverständigung mit diesem Gegenstand, denn sie ist mit ihm im Reinen. Sie gibt sich nicht mehr als Selbstzweck, sondern nur noch als Mittel. Ihr wesentliches Pathos ist die Indignation, ihre wesentliche Arbeit die Denunziation. Es gilt die Schilderung eines wechselseitigen dumpfen Drucks aller sozialen Sphären aufeinander, einer allgemeinen tatlosen Verstimmung, einer sich ebenso sehr anerkennenden als verkennenden Beschränktheit, eingefasst in den Rahmen eines Regierungssystems, welches von der Konservation aller Erbärmlichkeiten lebend selbst nichts ist als die Erbärmlichkeit an der Regierung. Welch ein Schauspiel! Die ins Unendliche fortgehende Teilung der Gesellschaft in die mannigfaltigsten Rassen, welche mit kleinen Antipathien, schlechten Gewissen und brutaler Mittelmäßigkeit sich gegenüberstehen, welche eben um ihrer wechselseitigen, zweideutigen und argwöhnischen Stellung willen, alle ohne Unterschied, wenn auch mit verschiedenen Formalitäten, als konzessionierte Existenzen von ihren Herren behandelt werden. Und selbst dies, dass sie beherrscht, regiert, besessen sind, müssen sie als eine Konzession des Himmels anerkennen und bekennen. Andererseits jene Herrscher selbst, deren Größe in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer Zahl steht. Das war so ein Rückblick in eine ganz ferne Vergangenheit. Es kommen aber noch andere Zersetzungserscheinungen. Schauen Sie, wenn solange die Mauer stand und Tante Minchen aus Steglitz mit einem Geschenktörbchen ihre lieben Verwandten in der Frankfurter Allee besuchte, dann war das ein Ereignis, was alle gefreut hat. Die Tante kam sich vor, sie war splendid, sie wurde herzlich empfangen. Es drehte sich um einen Spezialfall unserer Brüder und Schwestern im Osten. So hießen die doch wohl. Und die Brüder und Schwestern im Osten wussten, dass die Tante, wenn sie ihr Zeug abgeladen hat und man einen kleinen Lausch beim Kaffee gemacht hat, die reist wieder ab. Und zwar heute Abend noch. Das war eine ideale Situation. Jetzt reist ja die Tante nicht mehr ab und sie kommt auch nicht mehr mit dem Geschenktörbchen. Und ich könnte Ihnen Einkaufskorb. Und ich könnte Ihnen, ich will Sie nicht langweilen mit Details, aber ich habe es festgestellt, es kommt tatsächlich zu familiären und verwandtschaftlichen Zerwürfnissen allererster Ordnung. Aber sollte man das nicht mal positiv sehen? Weil, also für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, an der ich habe das irgendwann, es ist sehr platt, aber irgendwann gesagt, 10 Deutsche sind dümmer als 5 Deutsche. Das Ergebnis dieser sogenannten Wiedervereinigung ist erstmal eine ungeheure Senkung des Kulturniveaus, ne? In allen Bereichen. Und der andere Punkt ist aber auch, ich glaube, die Angst im Ausland vor diesem Großdeutschland ist völlig unberechtigt. Weil ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich fand immer sehr einleuchtend eine These, die nicht von mir ist. Ich glaube, die war von Harun Farocki, der, nachdem er Erik Reger gelesen hatte, Die Union der festen Hand, ein sehr interessantes Buch, das Problem der deutschen Industrie nach dem Ersten Weltkrieg, das war der dynamischste Kapitalismus, den es gab, aber ohne Kolonien, also ohne Peripherie, ohne Ventile eigentlich. Also musste der Krieg kommen. Und ich finde, der Leitsatz für die Politik dieses Jahrhunderts noch bis Golfkrieg und so, ist immer noch von Hitler. In der Rede vor dem Industrieclub in, wo war das? Köln. Düsseldorf, ja. In Düsseldorf. Hat er das ganz vulgär marxistisch formuliert. Der Lebensstandard der weißen Rasse kann nur hochgehalten werden, wenn der Standard der anderen Rassen niedrig gehalten wird. Und dazu genügen natürlich durch die Existenz der Sowjetunion und der Konsequenzen daraus, genügen nicht mehr ökonomische und politische Mittel, dazu braucht es militärische Mittel. Dafür hat er sein Geld gekriegt und sein Flugzeug für den Wahlkampf. Das haben die eingesehen. Und dann haben sie ihn benutzt, das Ziel war Expansion, aber das Ergebnis war, Sie kennen das gut in der großen Politik, man will was und erreicht ganz was anderes. Und das ist jetzt Ernst Jünger, der manchmal ja wirklich gut ist, Die Blindheit des Willens gehört zur großen Politik. Hitler wollte also die Ukraine und alles Mögliche. Erreicht hat er aber Ludwig Erhard. Und eigentlich der Schöpfer des Wirtschaftswunders war Hitler, weil er hat erreicht die Gesundschrumpfung des deutschen Territoriums auf den industriell und ökonomisch potenten Kern. Das war die Bundesrepublik. Und jetzt